Kapitel 21. Und? Sagt Tina. Ich verstehe nicht. Der Vater sagt, doch, du verstehst. Tina fragt, du meinst, ich soll Sven heiraten? Ja. Ich finde, das ist eine gute Idee. Papa, und was ist mit der Liebe? Der Vater sagt, ach, die Liebe ist eine Illusion. Er sieht auf den Computer. Er sagt, Mist, 180.000 Euro. Der Vater schreibt 190.000 Euro und drückt Enter. Kapitel 22. Der Vater erklärt, Tina, du musst realistisch sein. Wir sind eine reiche Familie. Wir müssen Kompromisse machen. Sonst sind wir bald eine arme Familie. Svens Vater denkt auch so. Was? Schreit Tina. Du sprichst mit Svens Vater über Sven und mich? Natürlich. Wir müssen realistisch sein. Tina sagt, unglaublich. Der Vater sagt, wen die Tochter heiratet? Und das im 21. Jahrhundert. Kapitel 23. Die Mutter kommt. Sie bringt einen Drink. Sie sagt, komm, Tina, trink das. Was ist das? Ein Gin Tonic. Mama, du trinkst zu viel. Kapitel 24. Die Mutter sagt, Sven ist ein attraktiver Mann. Er ist groß und blond. Du bist auch schön. Das gibt schöne Kinder. Und was ist mit der Liebe? Fragt Tina. Kapitel 25. Der Vater schreit, Mist, 200.000 Euro. eBay ist der totale Stress. Die Mutter schreit, was? 200.000 Euro für ein Auto? Du hast schon einen Bentley und einen Cadillac. Ja und? Schreit der Vater. Die Mutter schreit, warum brauchst du ein neues Auto? Ich möchte ein Collier von Cartier.